Vielleicht kurz dazu, wie wir zu diesem Buch gekommen sind. Also es kennen vielleicht einige von euch, die den Verlag kennen, inzwischen dieses Design der Bücher. Ich halte das hier mal ins Licht. Das ist unsere Nautilus Flugschriftenreihe. Die gibt es jetzt seit circa 10 Jahren. Und wir versammeln in dieser Reihe eigentlich internationale Autoren, die die verschiedene Blickwinkel zu wichtigen gesellschaftsrelevanten Themen aufmachen und einen neuen Fokus auf diese Themen richten. Und in dieser Reihe sind zum Beispiel erschienen Der kommende Aufstand vom Unsichtbaren Komitee und Fleischmarkt von Laurie Penny. Und Laurie Penny war es auch, der wir dieses Buch zu verdanken haben. Durch sie haben wir gefunden, was wir gar nicht gesucht haben. Aber es war vollkommen klar, dass wir dieses Buch machen wollen und sollen. Als wir 2013 Alice Schwarzer mit dieser unsäglichen Kampagne zum Prostitutionsverbot gehört haben, und da hatten wir irgendwie das Gefühl, dazu sollte man einen Gegenpol schaffen. Und Laurie war 2013 im Frühjahr bei der Republika und hat bei der Gelegenheit der Taz ein Interview zu dem Thema gegeben, und im Laufe des Gesprächs stellte sich heraus, dass wir ganz dringend den Bedarf haben, da unseren Horizont zu erweitern, und sie empfahl uns eben das Buch Hure spielen, die Arbeit der Sexarbeit von Melissa Gera Grant. Dass es richtig und vor allen Dingen wichtig war, dieses Buch zu machen, zeigen die Erfahrungen nicht nur der letzten Tage, aber besonders der letzten Tage. Melissa ist seit ein paar Tagen hier und hat zahlreiche Interviews gegeben, und es ist doch recht interessant zu sehen, wie sehr das Bild in den Medien dazu beiträgt, dass diese Debatte durch und durch emotional geführt wird. Egal mit welchen Journalisten, welchen Medien man zu tun hat, egal wie sehr man das Gefühl hat, sie verstehen, worum es hier geht, der Fokus richtet sich immer auf den Sex und nicht auf die Arbeit. Und dieses Buch versucht eben, den Punkt Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, es geht nicht darum, ob man diesen Job toll findet oder nicht, sondern es geht hier um eine Arbeit, die gemacht wird. Und deswegen hoffe ich sehr, dass wir heute Abend ein bisschen dazu beitragen können, die Debatte zu versachlichen und eine angeregte Diskussion führen können. Dass das möglich ist, haben wir MeToo zu verdanken. MeToo hat die Einleitung für die deutsche Übersetzung des Buches geschrieben. Sie ist Kulturjournalistin und ist in diesem Thema besonders fit. Und ich freue mich sehr, dass wir dich gleich begeistern konnten, an diesem Buch mitzuarbeiten und eben heute Abend auch die Veranstaltung zu machen. Und jetzt möchte ich ganz gerne an dich übergeben. Ich würde gerne, ich muss mich immer so nach vorne über den Tisch lehnen zu euch, das ist ja auch viel freundlicher. Ich würde gerne Melissa vorstellen, die, ich weiß nicht, ob ihr sie alle schon kennt oder nicht kennt. Melissa ist Journalistin, sie schreibt für den Guardian, für The Nation, für Wired, für Atlantic, und sie ist halt die Autorin dieses außerordentlichen Buches. Und es ist tatsächlich so, dass als diese ganzen Debatten wirklich Wogen geschlagen haben, Freunde von mir, Bekannte von mir aus England gesagt haben, ja, es gibt ein Buch, was du dringend, dringend lesen musst zu diesem Thema. Und das war halt Melissa Gera Grants Buch Hure spielen. Und es war tatsächlich, es ist das Buch, auf das die Bewegung gewartet. Es ist das Buch, das uns, also das auch uns als Journalistinnen oder als Wissenschaftlerin Argumente an die Hand geliefert hat. Und ich bin so glücklich, dass tatsächlich Nautilus es so schnell übersetzt hat. And I'm just telling them how happy I am. Und deshalb, also, und für mich war wirklich das Schlüsselerlebnis tatsächlich, als die Fußball-WM in Deutschland ausgetragen wurde, hatte ich für eine kleine feministische Zeitung, für die wir Frauen gearbeitet. Und damals, 2006. Und da war es halt wirklich so, dass wir jeden Tag Pressenachrichten bekommen haben, dass 40.000 Frauen nach Deutschland geschleust werden sollen, um hier in Deutschland zur Sexarbeit gezwungen zu werden. Und wir waren wirklich alle sehr aufgeregt, was können wir machen, was können wir machen. Nicht nur wir waren sehr aufgeregt, sondern auch die Polizei war sehr aufgeregt. Und deshalb ist es eine dieser Sachen, die extrem gut dokumentiert sind. Also das BKA veröffentlicht jedes Jahr den Menschenhandelsbericht, und darin haben sie halt auch genau untersucht, wie viele Fälle es tatsächlich von von Menschenhandel in Bezug auf Prostitution für die WM gab 2006. Und es waren fünf Fälle. Das ist ein Unterschied von 800.000%. Und das war so der Moment, wo ich dachte, halt, wie ist es möglich, dass solche Falschinformationen auch von Feministinnen, also auch von mir, von meinen Kolleginnen, so unhinterfragt geglaubt wurden. Das war so der Beginn, wo ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und überhaupt mal zu gucken, was steckt da alles noch hinter. Und jetzt solltest du uns aber ein Stück aus dem Buch vorlesen, oder? Du kannst auch erst noch weiter erzählen. Nein, ich will dieses wunderbare Buch hören. Okay, ja, um so ein bisschen reinzukommen in das Thema, lese ich einen ganz kleinen Abschnitt, so 10 Minuten aus dem Buch aus der deutschen Übersetzung vor, einfach damit so ein bisschen hier der ganze Kosmos ein bisschen geöffnet wird. Also, es ist das 4. Kapitel, die Debatte. Die Prostitutionsdebatte ist immer ein Spektakel, egal wie gelassen oder empathisch die Diskutierenden sie zu führen vorgeben. Sie lockt ein großes Publikum mit reißerischen Schlagzeilen. Prostitution breitet sich immer mehr aus und verspricht ein gutes Gewissen durch Mitleid. Traurige Geschichten über Sexarbeit werden wie Bühnenschnee eingesetzt. Das Publikum kann sie bewundern und wenn der Vorhang gefallen ist, werden sie einfach weggefegt. Und als Höhepunkt der Schau wird vielleicht sogar noch eine echte Hure auf der Bühne präsentiert, der dann die folgenden Fragen gestellt werden können. Ist Prostitution Gewalt gegen Frauen? Werden Prostituierte ausgebeutet oder können sie sich auch selbst ermächtigen? Welche Faktoren tragen dazu bei, dass Frauen, es geht immer um Frauen und fast nie um Transfrauen, mit Sexarbeit anfangen oder dazu gezwungen werden? Und was ist mit den Männern, Freiern? Wie können wir den Frauen helfen, aus der Prostitution auszusteigen? Wie können wir mehr gesellschaftliches Bewusstsein für diese Problematik schaffen? Und dann gibt es dann noch die Fragen, die weniger häufig gestellt werden, für die die Sexarbeiterinnen alleine beantworten müssen. Kurzer Einschub dazu, alle Begriffe sind im Buch gegendert. Ich lese jetzt aber immer nur die weibliche Version. Den Unterstrich müsst ihr euch denken. Wie definieren wir eigentlich Prostitution? Wie sprechen Menschen, die Sex verkaufen, selbst darüber? Welche Faktoren tragen dazu bei, dass so viele Frauen keinen Sex verkaufen? Welche Faktoren tragen dazu bei, dass Frauen sich gegen Prostitution aussprechen? Wie können wir dazu beitragen, dass Frauen und eigentlich alle Menschen ein klareres Bild davon bekommen, wie Sexarbeit wirklich ist? Wie können wir dafür sorgen, dass Sexarbeiterinnen selbst die Debatte über Prostitution, also über ihr eigenes Leben, maßgeblich prägen können? Wir sollten uns eigentlich weigern, diese Debatte überhaupt zu führen. Weder Sexarbeit an sich noch das Leben einzelner Sexarbeiterinnen sollte in irgendeiner Form zur Debatte stehen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass diejenigen, die diese Debatte vorantreiben, sich wirklich im Klaren darüber sind, dass sie dabei Werturteile über die Menschen abgeben, die Sexarbeit ausüben. Sicherlich gibt es keine klar umrissene Fraktion der Prostitutiongegnerinnen. Ich gehe hier für den Zweck meiner Argumentation vom Umfeld der feministischen Prostitutionsgegnerinnen aus, die sich mehr oder weniger dem linksliberalen Bürgertum zuordnen lassen. Es ist ihre Selbsteinschätzung als einzige echte Fürsprecherin der Prostituierten, die sie motiviert, diese Debatten anzustoßen. Sie sehen den Zweck der Prostitutionsdebatte vermutlich hauptsächlich darin, Mythen und Vorurteile zu entkräften, zu zeigen, dass sie mehr wissen als andere und öffentliches Bewusstsein zu schaffen. Aber was macht dieses Bewusstsein wirklich aus, wenn man bedenkt, wie omnipräsent Prostitution, Pornografie und andere Formen von kommerziellem Sex mehr oder weniger schon im öffentlichen Raum sind? Wer Sexarbeit und ihre Bedingungen im öffentlichen Bewusstsein verankern will, kann auf eine große Nachfrage nach reißerischen, detailverliebten Berichten zum Thema ebenso zählen wie auf ein gesellschaftliches Klima, das Sexarbeiterinnen selbst daran hindert, offen über ihr Leben und ihre Arbeit zu sprechen. Beide Faktoren zusammen führen dazu, dass die Repräsentation von Sexarbeit, über die öffentlich diskutiert wird, fast immer von denjenigen produziert werden, die diese Diskussion führen wollen. Um die Nachfrage nach ihrer Sicht auf das Thema zu steigern, produzieren sie Plakate mit Schwarz-Weiß-Fotos von ängstlich dreinschauenden Mädchen und brüllenden Slogans in roten Buchstaben wie unverkäuflich. Sie engagieren kumpelige Hollywood-Stars wie Ashton Kutcher und Sean Penn, die dann schicke YouTube-Spots produzieren, in denen sie ihren Fans mitteilen, echte Männer kaufen keine Mädchen. Und sie halten prominent platzierte Spalten in der New York Times dafür frei, dass Leute wie Nicholas Kristof, Leitartikler und eine der prominentesten Stimmen der Prostitutionsgegnerin in den USA ihre Leserinnen mit Geschichten über ihren heldenhaften Rettungseinsatz für Sexarbeiterinnen in den Slums und Bordellen von Kambodscha und Indien erfreuen können. Die Rettungsindustrie, wie die Ethnologin Laura Augustin dieses Unternehmungen nennt, profitiert von der Erzeugung öffentlichen Bewusstseins. Sie schafft Stellen für die Multiplikatoren dieses Bewusstseins und deren Wirksamkeit wird dann wiederum daran gemessen, wie präsent sie in den Medien und im öffentlichen Diskurs sind. Bewusstsein schaffen schafft vor allem Mehrwert für diejenigen, die aktiv daran beteiligt sind, nicht für diejenigen, denen dieses Bewusstsein gelten soll. Öffentliches Bewusstsein für Prostitution zu schaffen, ist keine wertneutrale Angelegenheit. Es scheint zunächst keinen direkten Zusammenhang zu geben zwischen den Stiftungsgeldern, mit denen eine Werbekampagne auf den Bussen in Chicago finanziert wurde. Werde reich, gehe auf den Strich, der Zuhälter streicht das Geld ein und die Prostituierten bezahlen, oft mit ihrem Leben. Und dem erhöhten Budgetposten bei der Chicagoer Polizei, mit dem explizit Zuhälter bekämpft und Prostitutionsopfer gerettet werden sollten. Für Sexarbeiterinnen aber ist dieser Zusammenhang mehr als offensichtlich. Beide Projekte gemeinsam führten dazu, dass Sexarbeiterinnen, ob man sie nun so nennt oder nicht, stärker polizeilich überwacht und häufiger verhaftet wurden. Dieser Vorgang zeigt, wie schädlich solche Kampagnen zur Schaffung von öffentlichem Bewusstsein sein können, unabhängig davon, wie gut die Absichten dahinter sind. Nach dem Gesetz, schreibt der Chicago Reporter, müssten sich die Kunden von Sexarbeiterinnen häufiger auf der Anklagebank wiederfinden als die Sexarbeiterinnen selbst. Erstere können nämlich nach dem Illinois Safe Children's Act von 2010 bereits ohne vorherige Verwarnung nach der ersten Verhaftung wegen einer strafbaren Handlung angezeigt werden. Bei ihrer Recherche in den Kriminalstatistiken fand die Zeitung aber Folgendes heraus. Die Zahlen belegen, dass Anklagen im Zusammenhang mit Prostitution fast ausschließlich gegen Sexarbeiterinnen erhoben werden. In den vergangenen 4 Jahren gab es in Cook County 1266 Verurteilungen wegen Straftaten im Zusammenhang mit Prostitution. 97% dieser Verurteilten waren Sexarbeiterinnen. Und die Zahlen steigen. Zwischen 2008 und 2011 hat die Zahl der verurteilten Sexarbeiterinnen um 68% zugenommen. Genau in diesem Zeitraum, zwischen 2008 und 2011, hatten Gruppen von Prostitutionsgegnerinnen, wie beispielsweise die Chicago Alliance Against Sexual Exploitation, in der Stadt Kampagnen für die Bestrafung von Freiern geführt. Solange also das Ziel der Prostitutionsdebatte die Schaffung von öffentlichem Bewusstsein ist, wird diese Debatte lediglich um sich selbst kreisen. Die zentrale Frage ist dabei nicht, wie können wir das Leben von Sexarbeiterinnen verbessern, sondern wie können wir weiterhin über Sexarbeiterinnen sprechen und nachdenken und unseren Prostitutionsdiskurs aufrechterhalten, ohne dass wir Sexarbeiterinnen selbst direkt an diesem Diskurs beteiligen müssen. Vielleicht sollten sich diejenigen, denen diese Debatte so wichtig ist, lieber auf die Frage konzentrieren, wie man am besten öffentliche Debatten lostritt und die Menschen im Sexgeschäft in Ruhe lassen. Und die Sexarbeiterinnen selbst, wo positionieren sie sich unserer Meinung nach innerhalb der Debatte? Sexarbeiterinnen haben das Recht, ihre Arbeit in Sicherheit auszuüben. Dafür müssen sie Sexarbeit an sich nicht einmal grundsätzlich bejahen. Danke. Okay. So, was an dem Beispiel, also was an diesem Textbeispiel ja unter anderem auffällt, ist, es geht wirklich um das Leben von Menschen. Also der Unterschied im Moment zwischen Amerika und Deutschland ist, dass massive Verhaftungen ja vorgenommen werden. Es geht halt wirklich um Lebensgrundlage. Die sind in Deutschland auch zurzeit bedroht. Aber es geht ganz eindeutig darum, dass Menschen für etwas bestraft. Bin ich das oder ist das draußen? Dass Menschen für etwas bestraft werden, was auf gegenseitigem Konsens basiert. Und zwar bestraft werden, um unter der Überschrift Frauen zu retten. Und das ist halt auch meine erste Frage. Irgendwie, wie können wir tatsächlich Frauen bestrafen, unter der Überschrift Frauen retten zu wollen? It's about in the difference between America and Germany is that, yeah, people don't have to go to jail in Germany, usually. There are instances when they have to, but it's the law is different, and it is, there are many more safe areas here. And it is really that what I never could get my head around is that a lot of feminists, and I consider myself a feminist, say that we have to save women by basically endangering them. It is about not just livelihood, but it's about lives, and it's about prison sentences, and it's sometimes about incredibly long prison sentences. You'd like me to jump in now? Yes, please. In English. Yes, hi. Please. I haven't said anything yet, though you've been listening. Thank you. And thank you, Golem, for having us. And I don't know. There's so much to jump into, but I can say from that chapter, the debate, the reason that I thought that was the particularly right chapter to introduce here is how the debate in Germany has been so taken over by these kind of sentiments you described and that I described that are common between the US and Germany right now, the rescue industry mentality, the idea that sex workers, unlike any other worker, when they have an issue at work, when they face exploitative conditions, that apparently the solution that's unique to sex work is to abolish the entire industry, which offers absolutely no recourse to sex workers. And this mythology about what prostitution is actually the subject of the book, not sex workers. And so it does this very intentional thing of taking the debate and turning our gaze back at the debaters and saying, as sex workers, we refuse to allow you to debate our existence without us also having a place at the table. It's something that makes politicians very nervous. It's something that makes some feminists very nervous. And it particularly makes journalists nervous to have their work now the subject of inquiry. And as someone now who works in the media, it's very important for me to be considerate and very disciplined about the narratives about sex work that I'm part of putting into the world. And for me, not just in my experiences as a sex worker, but also my experiences speaking to sex workers from around the world who work in very different contexts, the thing that seems to be common is sex workers are very rarely in charge of their own stories when it comes to public debate. And so this book is an intervention into that debate and hopefully gives us a pathway out of this very binary kind of oppositional thinking where the debate is understood to be a debate about whether or not sex work should exist, and which is by necessity a debate about whether or not sex workers exist. And I find that to be unacceptable and a very dangerous debate to be engaged in. And it's one that's actually of very little relevance to most sex workers when it comes to the demands that they have been making politically for the last 40 years, at least, that we've had organized sex worker rights movements in the world. Okay. Ich habe jetzt ganz viele Notizen gemacht, mit Sicherheit die Hälfte vergessen. Das macht nichts. Also es ging ihr hauptsächlich darum, weil halt, wie wir halt an der Debatte in Deutschland auch merken, ist, dass es sind nicht nur Fantasien, die produziert werden und da machen sich alle mal Sorgen, was ja auf einer kulturellen Ebene auch sehr wichtig ist, sondern es sind Fantasien, die direkt übersetzt werden in Aufforderungen, wie zum Beispiel Gesetze zu verändern und so weiter. Und es geht halt selten tatsächlich um die Arbeit selbst, also die Sexarbeit selbst, sondern es wird eine komplette Mythologie erschaffen um die Sexarbeit. Und es ging Melissa darum, die Debatte umzukehren und den Blick weg von den Sexarbeiterinnen und ihren Klienten, wo halt normalerweise ein sehr voyeuristischer Blick auch drauf liegt, umzudrehen auf die ganzen anderen Personenkreise, die involviert sind in Sexarbeit, wie zum Beispiel die Polizei, wie Politiker, wie Journalisten, wie Feministinnen, wie die komplette Rettungsindustrie. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf und gehen da expliziter drauf ein, was bedeutet eigentlich Rettungsindustrie. Und einfach zu fragen, was motiviert diese Leute und was bekommen sie auch davon, sich gerade für dieses Thema in dieser Form einzusetzen. Und als Journalistin, die selber irgendwie in den Medien arbeitet, war es für sie ein extrem wichtiger Punkt. Und es war sehr interessant, dass all diese Gruppen auch sehr nervös wurden, wenn dann derselbe fragende Blick auf sie gerichtet wird. Also wenn sie plötzlich das Objekt des fragenden Blicks sind und sie sich rechtfertigen müssen und dass sie das überhaupt nicht prima finden, während es umgekehrt natürlich völlig selbstverständlich ist. Und es ging ihr darum, dass sie nicht irgendwie, also sie hat nicht nur über, also nicht aus eigenen Erlebnissen hauptsächlich herausgeschaut, sondern sie hat viele Interviews gemacht, sie hat viel irgendwie auch einfach mit anderen Sexarbeiterinnen gesprochen. Was sind die Punkte, die ihr wichtig findet in dieser Debatte? Und das ist halt zum Beispiel auch insofern sehr interessant, als tatsächlich, und das ist etwas, was auch ähnlich ist in Deutschland, dass Sexarbeiter selber selten an der Debatte beteiligt werden. Es wird immer über die anderen gesprochen, aber selten miteinander. Und worum es ihr geht, ist wirklich aus diesen Binaritäten herauszukommen. Also ist Sexarbeit gut oder ist sie böse? Also werden Frauen unterdrückt oder ist sie vielleicht irgendwie empowernd? Sondern irgendwie, dass sie halt irgendwie sagen möchte, es geht nicht um Sexarbeit, sondern es irgendwie, weil meistens wird die Debatte ja irgendwie, finden wir Sexarbeit gut oder böse? Irgendwie ist de facto eine Debatte darüber, finden wir Sexarbeiterinnen gut oder böse? Es geht halt darum, haben Sexarbeiterinnen ein Recht zu existieren? Und sie wollte halt sozusagen, und das ist nicht die Debatte, die die Sexarbeiterinnen selber führen, sie wollte die Debatte wieder dahin zurückbringen, worum geht es denen? Und das sind ja Leute, die sind politisch organisiert, das sind ja eben nicht die passiven Opfer des Patriarchats, die jetzt darauf warten, dass jemand kommt und sie rettet, sondern das sind ja Leute, die sind seit 30, 40 Jahren politisch engagiert, die haben ihre eigenen Ziele, die haben ihre eigene Agenda und es wäre einfach extrem spannend, die mit an den, und extrem bereichernd, die mit an den Tisch zu bringen. And the word that everybody is nodding to, yes, the rescue industry, and I would like you to maybe tell them, or me your definition of the rescue industry. Sure. As we talk about. Yeah. So defining the rescue industry, I mean, as far as I know, the very first person to coin this term rescue industry is the anthropologist Laura Marie Augustin. And her work came out of actually not studying sex workers, but studying the people who aim to help sex workers. And trying to figure out, you know, what their power looked like and what they got out of creating these projects that are designed to offer help to sex workers. Many cases, these projects offer help to sex workers that the people who started the project thought would be helpful and aren't necessarily the things that sex workers thought would be helpful. And in many cases, the things that they offer as help are actually experienced by sex workers as quite harmful. So I'll give an example from New York, a very recent example. Right now, we have a redesigned court system that aims to take every person arrested for prostitution in the city of New York, that's about 3,000 people every year, which is not a huge part of our population, but is pretty consistent from year to year, to take those people and to arrest them and put them in a special court. And the court is called the Human Trafficking Intervention Court. The court, we are told, and we in the media were told, the court's goal is to not treat people arrested for prostitution as criminals, which is technically what you're doing when you arrest someone and bring them to court. But no, they're not criminals anymore. Now they are going to be considered victims. So every single person arrested for prostitution now in the entire state of New York, where these courts have been rolled out, we are telling police, lawyers, judges, the individuals themselves arrested, when we're arresting you, no, we're not treating you like a criminal, we're treating you like a victim and we're going to help you. You can imagine how this feels to someone who's walking down the street in their neighborhood and out of nowhere, an undercover cop pops up and puts them on the ground and goes through their purse and tries to see if they have any condoms. In New York, there's all police have to do when they make a prostitution arrest is simply fill out a form. They don't have to speak to a prosecutor. And the form actually has fields in it for things like, how many condoms was this person carrying? What were they wearing? And how many passersby of the opposite sex did they wave or beckon to or make eye contact with? So you can imagine that many of these cases, what's considered to be evidence is very shabby. The rescue industry has so got itself into the public consciousness now of how we consider sex workers to be, whether that's a criminal or a victim, that they can't imagine there's another possibility, which is you are a defendant in a criminal case who has rights to due process. And so what happens to these individuals in New York is that they arrive in the courtroom and the merits of their case aren't discussed. The police officer who arrested them does not need to come there and testify. What they are told instead by the prosecutor is, if you agree to go to 6 sessions of therapy, we'll seal the charges against you. Now, you would think if we really regarded these people as victims at that moment in time, they would just throw the case out. Or maybe, more radically, we wouldn't arrest them at all. So this is what happens when you get this rescue industry ideology colliding with the United States' massive carceral apparatus. We are using police to rescue people. And I actually don't think that that's that uncommon in other contexts, even when prostitution has some legal status, that we still regard the police to be the people to be in charge of it, and that the police can perform some beneficial, if not therapeutic, role. In what other kind of crime do we consider the police to be providing victim services, right? But this, I think, is just, it's where we're at in this moment. You know, Augustine is writing about the rescue industry in 2005, maybe even earlier. And here we are now with about, 10 years of this ideology really sort of shaping the debate around sex work. And to me, this relationship between the rescue industry and the police shows the fraudulence of what the rescue industry is about. And I actually wonder if it has gone on for so long and has become so extreme that this might be an opportunity for its dismantling. Because I can tell you that it doesn't really make sense when you sit in one of those courtrooms. Unfortunately, far too reporters do go to those courtrooms, and they just talk to the police, or they talk to the people from the rescue industry. And so they have a great power still to shape the narrative of what they're doing, because sex workers aren't getting interviewed. Sex workers aren't being asked if this works for them. It doesn't matter what sex workers think, according to the rescue industry, because we know best. Super, ich hatte nicht mal meine Frage übersetzt, das fängt ja schon gut an. Es ging darum, dass ich eben nochmal nachgefragt hatte nach dem Begriff Rescue Industry, der in Deutschland in der Form ja noch nicht breit angekommen ist. Und zwar liegt es unter anderem auch daran, dass das großartige Buch von Laura Augustin, Sex in the Margins, exactly, dass das halt noch nicht ins Deutsche übersetzt ist, was hoffentlich bald passiert, indem sie zum ersten Mal den Begriff geprägt hat. Und sie hatte darin halt damals hauptsächlich die Leute untersucht, die Sexarbeitern helfen wollen, weil sie auf ihren vielen Reisen einfach noch niemanden getroffen hatte, der gesagt hat, ja, ich bin ein Opfer von Menschenhandel. Sondern irgendwie, es gab ganz viele unterschiedliche Geschichten, aber in all diesen Geschichten waren die Leute selber die Agentinnen ihres eigenen Lebens und haben sich überlegt, ja, ich mache das, weil ich komme sonst nicht aus meinem Land raus. Ich kann jahrelang vor der Botschaft stehen, ich werde niemals ein Visum bekommen, aber ich kann Leute bezahlen, mich in ein anderes Land bringen zu lassen. Und das ist meine Entscheidung und so weiter. Und deshalb hatte sie das Gefühl, okay, wir können die Opfer nicht genau definieren. Wie ist es dann aber mit den Leuten, die sagen, wir retten diese Menschen? Die können wir genau definieren, weil die nennen sich selber so. Die sagen irgendwie, wir sind folgende Organisationen, wir sind folgende NGOs. Und deshalb, irgendwie hat sie sich die angeguckt. Und das Interessante daran ist, dass die Hilfe, die diese Menschen anbieten, häufig eben nicht die Hilfe ist, die Sexarbeiterinnen selber wollen oder brauchen, sondern dass diese Hilfe häufig als sehr schädlich wahrgenommen wird. Und Melissa hat ein Beispiel dafür gegeben, wie es zurzeit in New York gehandhabt wird. Und zwar gibt es in New York ein neues sozusagen Gericht, das sich mit Prostitution befasst und irgendwie, das ist, also es gibt halt irgendwie pro Jahr 3000 Verhaftungen, jedes Jahr 3000, also es ändert sich nicht viel von Jahr zu Jahr, was auch interessant ist, wieso bleibt diese Zahl so konstant? Und diese Leute kommen halt nicht mehr in das normale, also vor das normale irgendwie Kriminalgericht, sondern es gibt jetzt einen sogenannten Human Trafficking Court, ein Gericht für Menschenhandel, was auch interessant ist, ne? Also dass Prostitution gleichgesetzt wird mit Menschenhandel. Und da wird den Leuten gesagt, nein, die verhaftet worden sind, nein, wir behandeln euch nicht als Kriminelle, sondern wir behandeln euch, ihr seid ja die Opfer, was insofern sehr interessant ist, als man ja Opfer in der Regel nicht verhaftet als erstes. Ja, werden die verhaftet wegen Prostitution, genau, wegen, genau, Menschen. Wegen Prostitution. Und genau, das ist genau die Sache. Und zwar ist die Begründung dafür, also Menschen können auf der Straße, wenn sie die Straße entlang gehen, verhaftet werden von Polizisten, die sie dann untersuchen und als Beweis für Prostitution zum Beispiel sagen, jemand hat Kondome dabei. Also es gibt keine öffentliche Anklage in dem Sinne, sondern die Polizei muss nur eine Form, ein Formblatt, ein Formular ausfüllen, wo dann zum Beispiel draufsteht, irgendwie hatte diese, oder wie viele Kondome hatte diese Person bei, was hatte sie an, irgendwie hat sie Augenkontakt mit Menschen aufgenommen und so weiter. Also das ist natürlich als Grundlage für diese Verhaftung juristisch ein Problem, sollte man meinen. Und dann wird halt diesen Leuten vor Gericht auch gesagt, ja, wenn ihr in Therapiesitzungen einwilligt, dann lassen wir die Anklage gegen euch fallen. Was auch interessant ist. Also es ist halt so, dass diese Rescue-Industrie, also dass die halt das öffentliche Bewusstsein so sehr geprägt hat, dass wir nur noch eine Perspektive darauf haben. Also dass irgendwie auch in Deutschland, als diese große Prostitutionsdebatte anfing, als irgendwie Alice Schwarze alleine das Podium hat, da ging es nur um Opfer. Also ganz eindeutig, das sind alles Opfer. Und mit Opfern können wir halt auch nur so umgehen, weil die können ja auch nicht für sich selber sprechen. Die können halt auch zum Beispiel nicht sagen, ja, aber ich bin kein Opfer, ich mache das und es gibt folgende Gründe, warum ich das mache, sondern wir müssen denen helfen, wir müssen sie da rausholen. Und das hat in Amerika zum Beispiel auch viel damit zu tun, dass da sozusagen die Rescue-Industrie auf der einen Seite wirklich mit einem Gefängnissystem, mit einem Polizeisystem kollidiert, das sich in Bezug auf Sexarbeit als Therapeuten versteht. Also bei keinem anderen Verbrechen ist ja so, als würde ich sagen, Sexarbeit ist ein Verbrechen, aber bei keinem anderen Delikt, was offiziell als Verbrechen gilt, irgendwie wird die Polizei erstmal als Therapeuten wahrgenommen, aber das ist die Rolle, in der sie sich selbst sehen. Und das ist halt irgendwie insofern auch die Chance, die Melissa darin sieht, dass sie sagt, ja, aber vielleicht ist das ein Instrument dafür, das Ganze auch ad absurdum zu führen, weil diese Prozesse machen relativ wenig Sinn. Ich merke, es gibt davon, I noticed there is actually somebody wanting to ask a question. Shall we open? Sure, we can take a question. See where it takes us. Okay. You can interrupt any time and ask questions. Was it here? Oh. You know what? Actually, we're just going to do questions in the microphone. Here. Is this? Just wait one moment, because this is. I think this has a cable. I think you've actually got to come here. Being recorded. Okay. Was für eine Absicht steckt denn da genau hinter, diese Sexarbeiter zu verurteilen? Also was befindet sich? Ist das so ein? Also die Frage bezieht sich darauf: Ist das so eine Mainstream-Propaganda, so Illuminati-Style? So kann man das vielleicht so irgendwie so. Entschuldigung, that was fällt mir gerade ein? I think you might have understood the question. It's just the end it's, anyway. It's about he's asking, what is the intention behind that? Why? Well, basically, yeah, that is what nobody can understand. Why do people really want to arrest sex workers? What for? I think it becomes very confusing sometimes, particularly the way the conversation is happening right now around the world, where the people who are right now the loudest about this issue, the people who are taking up the most space with this demand that the way to address the existence of the sex industry is to use the police to coerce it out of existence, whether that's through targeting premises where sex work happens, or arresting customers, or prohibiting advertisements, or arresting the sex workers themselves. The people who are making those political demands, which I don't even know if they regard them as so political as moral, are feminists. And I also regard myself as a feminist. And in some ways, it is the very first politics that I came to. And so that I take this very personally to see that a politics of gender liberation and is being twisted in this way to essentially give more power and control to the state, who we've historically understood is not quite a friend of women, and in fact is patriarchy. And there's something very alarming to me about how we can have debates about violence against people engaged in sex work, and the people who are understood to be doing that violence in this particular feminist debate are customers of sex workers. And that takes up all of the room, even though we know from sex workers' experience that actually it is people who pose as customers who sometimes enact violence against them because the culture says you can. Because we live in a culture that permits violence against certain outsiders, outlaw and targeted groups, and sex workers are part of that. But what that feminist conversation about violence and sex work doesn't have capacity to address is the violence of the police, the violence of this carceral system, because they want to be in partnership with them. And I think there's a few reasons why. One, too much of kind of what we regard as the mainstream of feminist politics is invested in moving into positions of power and hierarchy that have been traditionally held by men. And so making big campaigns for legal reform or getting women into high positions of power, whether that's in government or in the private sector, have become feminist priorities to the exclusion of things like demanding worker protections for women who are doing service work, doing domestic work, doing sex work. All of that has kind of fallen off the feminist agenda. I actually don't think much of this has to do with sexual morality. I don't think much of this has to do with prudishness. I would like to think there's an Illuminati. I don't think there is a big sister behind the curtain. I think what this is feminism taking advantage of the culture's already existing, deeply misogynist, incredibly racist, and class-blind perspective on sex work, which is that people who engage in prostitution have no power over themselves already, and we are the ones who legitimately have power over them, and we must control them. And all that's going on right now in this conversation about rescuing women, it just puts a very thin layer of feminism on top of something that I think is already deeply patriarchal and misogynist and racist and often also xenophobic and anti-migrant, and we could go on and on. It's something that just takes advantage of very deeply held beliefs that all of us are raised with. And I think that's why the conversation is very hard to dismantle, is because we have all grown up in a world that has these values to a certain extent. Also es ist tatsächlich so, dass es verwirrend ist und dass die Menschen, die am lautesten in dieser Debatte zurzeit nach größeren Kontrollen, mehr Polizei rufen, danach rufen auch, dass die Polizei und die Gesetze Sexarbeit verbieten sollen oder verdrängen sollen, dass das zurzeit Feministinnen sind, ein bestimmter Teil der Feministinnen und irgendwie auch Melissa irgendwie ihre politische Prägung kam durch den Feminismus und auch sie sieht sich als Feministin, das heißt, es ist auch für sie ein persönlicher Angriff, dass sozusagen irgendwie die eigenen Leute sich gegen einwenden und das ist insofern sehr verwirrend, dass dann plötzlich Feministinnen sagen, wir brauchen eine größere Kontrolle durch den Staat, was jetzt, also traditionellerweise ist der Staat jetzt nicht irgendwie für seine große Frauenfreundlichkeit bekannt und dafür, also ne, und also das passt nicht wirklich zusammen. Und die andere Sache ist, dass immer der Blick nur auf der Gewalt von Freiern liegt, dass immer gesagt wird, Sexarbeit ist so schlimm, weil die Freier so schlimm mit den Frauen umgehen. Und es ist ja de facto statistisch so einfach nicht aufrechtzuerhalten. Es ist tatsächlich so, dass Sexarbeiterinnen größeren Angriffen ausgegeben. Ah, du kommst wieder. Entschuldigung, eine Sekunde. Hat jeder andere schon alles verstanden oder soll ich erstmal fertig übersetzen vielleicht? Ich übersetze erstmal fertig. Dann gucken wir, ob es noch andere Fragen gibt, bevor wir uns nur zu zweit unterhalten. Also, Also, wo war ich stehen geblieben? Es gibt eine Quotierung bei den Fragen. Die nächste Frage muss von einer Frau kommen, habe ich mir gerade sagen lassen. Also irgendwie die Gewalt gegen Sexarbeiterinnen kommt halt nicht in erster Linie von den Klienten, von den Freiern, sondern es ist so, dass de facto Sexarbeiterinnen in unserer Gesellschaft extrem häufig angegriffen werden, weil es diese Idee gibt oder weil es irgendwie de facto so ist, dass Verbrechen an Sexarbeiterinnen auch seltener verfolgt werden, strafrechtlich verfolgt werden. Also irgendwie, es ist kein Zufall, dass mehr Morde an Sexarbeiterinnen begangen werden, nicht weil die Sexarbeiterinnen besonders gehasst werden, sondern weil die Leute, die diese Verbrechen begehen, wissen, dass die Chance, damit durchzukommen, höher ist. Irgendwie, also das sind so statistische Dinge, die wir wissen. Und wenn man mit Sexarbeiterinnen selber spricht, dann sagen die, ja, aber die größte Gewalt, die größten Traumatisierungen, denen sie ausgeliefert sind, die kommen gar nicht von den Klienten, sondern die kommen von der Polizei. Also Polizeigewalt, Kontrollen und so weiter sind ein viel größerer Anteil an dessen, was sie als Gewalt und das Stigma irgendwie sind ein viel größerer Anteil an Gewalt, als irgendwie was mit Klienten im Einzelnen schieflaufen kann. Und dass irgendwie eins der Probleme halt mit dem Mainstream-Feminismus ist, dass die ja versuchen sozusagen genau dieselben gesellschaftlichen Positionen wie traditionellerweise Männer zu besetzen. Also sie wollen irgendwie in den privaten Sektor kommen, sie wollen an die Regierung kommen und in Deutschland ja auch extrem erfolgreich an die Regierung kommen und so weiter. Und dass dabei sozusagen der linke Aspekt von feministischer Politik so ein bisschen hinten überfällt. Also es werden einfach ganz viele Gruppen ausgegrenzt, die nicht mehr in dieses politische Programm passen, wie zum Beispiel Sexarbeiter oder überhaupt Arbeiter und so weiter. Und dass es halt häufig bei diesen Debatten gar nicht mal so sehr um Sex geht, das ist eine vordergründige Sache, und gar nicht mal so sehr um Prüderie geht. Und dass es auch gar nicht um den bösen Masterplan geht, der dahinter steckt, sondern es geht darum, dass da plötzlich Leute extrem klassenblind werden irgendwie, dass die eigenen Rassismen, die eigenen und auch irgendwie die eigene Frauenfeindlichkeit nicht mehr hinterfragt wird. Und es wird halt wirklich gesagt, das sind Leute, die haben keine Macht über sich selbst, das sind Leute irgendwie, über die müssen wir die Macht übernehmen, was ja das Gegenteil von dem ist irgendwie, wofür Feminismus gestanden hat. Und es ist halt wirklich das darüber wie so eine dünne Lage von Feminismus aufgetragen wird. Na super, danke. Obwohl sie doch eigentlich das gar nicht gut danken. Das finde ich ein Satz. Okay, ich hänge immer noch an dem Punkt, worüber reden wir hier eigentlich? Weil ich so schwer nachvollziehen kann, dass man verhaftet wird, weil man viele Kondome mit hat. AIDS-Prävention erfordert bei verantwortlichem Sex, dass man Kondome mit hat. Und ist das wirklich so drastisch in New York, dann reden wir ja über völlig verschiedene Welten. Und ich finde, das muss man jetzt in der Debatte auch ein Stück berücksichtigen. Ist das doch, das hat sie gerade gesagt, wäre es nicht, amerikanische Prüderie, die ja immer noch Wellen schlägt bis zum Himmel? Oder was ist da eigentlich los? Was geht da alles durcheinander? Okay, the question was what she's still grappling with what we're talking about, because she and I understand that she can't understand how can you actually arrest someone for having condoms, and is that really the case? And I absolutely share that sentiment. When the first time I read that, I thought, that can't be true, and that we've all read about AIDS prevention, HIV prevention, and everything, that you should use condoms. And the other question is, if it's so drastic in America, how much of that applies to German politics, mm-hmm. so to speak? So there's sort of one answer to both sides of your question, which is what people are actually being arrested for in the United States. In New York, but I think this is true across the United States, is the people who are being arrested for prostitution and having condoms used as evidence of that are the same people who are being arrested for most low-level crime in the United States, who are black people and poor people. And what happens in where I live in Brooklyn is that undercover cops just are in those neighborhoods all the time. Cops are in those neighborhoods, period, all the time. But the undercovers target black women. There's a crime called loitering for the purposes of prostitution. I mean, that literally just means hanging out, and we think you might do prostitution. And 94% of the people arrested for that crime in Brooklyn are black. And what they will do then is they will think, what you're being arrested for is being black and female in public. And then once they have their hands on you and they search you, if they find condoms, they use those as evidence. They're not hanging out at New York University or Columbia University, stopping white girls going out to a party on the weekend and going through their purses. This is part of our racist policing in the United States. And what's, I think, particular about our prostitution laws is they are really wrapped up in this history of anti-black policing. Where I think this does connect, though, is the logic behind it, which is that prostitution is a social evil that the police ought to be in charge of. And that's something actually that some regimes of legalization still operate from that thinking, right? You know, unless you actually have a situation like we do, for example, in New Zealand, where prostitution is decriminalized and is regarded as a form of labor that should be protected as labor, it's not treated as a crime that could happen. It's treated as a job that does happen and workers who need rights. And so that's actually one of the issues with legalization, is it still involves the police. It still regards the police as the protector. And so to me, more than kind of, you know, the particular laws themselves, I'm concerned with the logic that drives them and the idea of the whore or the sex worker as this unruly citizen that the public has to control, because if we don't, then who knows what might happen to us. I mean, that doesn't that itself sound a lot like the logic of the early panics around HIV and AIDS, right? That this is a social evil we have to control, not a preventable illness that people can actually be safe from if we give them the means to protect themselves. So it's, to me, a lot of these, it isn't so much about the laws themselves or even the countries themselves. It's what drives them at very deep. Es ist tatsächlich so, dass die Leute, die in Amerika verhaftet für Prostitution verhaftet werden, die Leute sind, die ansonsten auch massiv verhaftet werden in Amerika. Und das sind hauptsächlich schwarze Menschen, arme Menschen, dass irgendwie Undercover-Polizisten in diesen, also in diesen Stadtvierteln halt irgendwie sich aufhalten und Menschen verhaften für das Verbrechen des Loitering irgendwie, was bedeutet irgendwie rumhängen, und man könnte ja sich prostituieren oder Prostitution betreiben. Gibt es das überhaupt, Prostitution betreiben? Gefällt mir gut. Und dass 94% der Menschen, die dafür, für dieses irgendwie vermeintliche Vergehen verhaftet werden, sind schwarze Frauen. Ansonsten ist noch ein großer Anteil von Transgender-Menschen dabei. Also, und das ist halt tatsächlich etwas, irgendwie, da werden Leute dafür verhaftet, dass sie schwarz sind, dass sie weiblich sind, dass sie sich in der Öffentlichkeit aufhalten. Und dass dieselben Polizisten natürlich nicht an der New Yorker Universität sind und gucken, ob irgendwelche weißen Mittelklasse-Mädchen Kondome bei haben. Und das ist ein tatsächlich irgendwie sehr amerikanisches Problem mit einem irgendwie Gefängnissystem, das ja auf der, auf irgendwie, ne, indem er irgendwie das auf der Arbeit von schwarzen Menschen basiert und irgendwie eine ganze Ökonomie, die darauf basiert. Und das ist anders als in Deutschland zum Beispiel. Was aber tatsächlich gleich ist, ist so die darunterliegende Logik. Also dass irgendwie Sexarbeit, dass Prostitution als soziales Übel betrachtet wird, das kontrolliert werden muss. Und in Neuseeland, also nur als eins der Beispiele, die halt irgendwie Prostitution entkriminalisiert haben, legalisiert haben, da wird es halt irgendwie nicht als Verbrechen betrachtet, was passieren könnte, sondern als Arbeit. Und da müssen wir uns überlegen, wie machen wir das jetzt arbeitsrechtlich, wie regeln wir das arbeitsrechtlich. Also auch da ist die Polizei involviert, aber in einer anderen Form. Und dass diese, das sind ja Paniken, das sind ja moralische Paniken, wie so Wellen auftreten. Also vor ein paar Jahren hat niemand in Deutschland über Prostitution debattiert. Das hat niemanden interessiert. Und es erinnert so an andere moralische Paniken, wie zum Beispiel irgendwie an die AIDS-Panik in den 80er Jahren und so weiter. Und plötzlich irgendwie ist es auch kein so großes Problem mehr. Und auch da geht es um soziale Kontrolle. Und irgendwie da wird das Element von Panik ja auch für ganz andere Ziele genutzt, um das mit durchzusetzen. Und das Problem in Deutschland ist halt nur, dass wir eins der Länder waren, die verhältnismäßig progressiv waren in unserer Gesetzgebung, dass wir gerade an dem Punkt sind, dass wir ganz viele Gesetze zurücknehmen wollen. Und dass wir dafür interessanterweise nach Amerika gucken und ganz stark nach Schweden gucken und sagen, so sollten wir es machen und das wären mögliche Lösungswege. Und das ist es einfach, das ist es einfach überhaupt nicht. Also wir können daraus lernen, irgendwie, was passiert, wenn wir diese Menschen retten wollen. Wir erschaffen das Gegenteil davon. Und deshalb ist es halt auch wichtig, diesen internationalen Vergleich zu haben. Nochmal, also was passiert tatsächlich, wenn es diese größeren Kontrollen gibt. Gibt es noch mehr Fragen? Sonst hätte ich noch eine Frage. Entschuldigung, ja. Ist es so, dass die Moral als Machtinstrument missbraucht wird da so in den Vereinigten Staaten allgemein, also speziell bei dem Thema? That was about whether moral is used as an instrument of power. As yes. Ja. Okay, jetzt weiß ich nicht. It might be a bit broad, the question, but it's about feminists again, because I sometimes think that prostitution and sex work is used to validate feminism, as in, like, what reason have we got for feminism anymore? So let's just take prostitution, take sex work to validate feminism in itself. What do you think about that? Soll ich das aufs ins Deutsche übersetzen? Ja. Die Frage war, ob Sexarbeit benutzt wird, um Feminismus zu rechtfertigen, weil jetzt müssen wir, jetzt haben wir wieder etwas, jemanden, den wir retten können, jetzt haben wir wieder ein Ziel, sozusagen. War das richtig? Yeah, I'm not bored of talking about feminism, especially in this kind of context. I do think that's part of it. I had an event in Zurich a few nights ago, and a woman came and said, well, now that we've achieved gender equality, and I sort of sat back in my chair and I said, where can we go there? Zurich, right. What do you mean? And afterwards, somebody explained to me the history in Switzerland around women's suffrage. And so apparently she thought that now that women had the right to vote, that meant that we had achieved gender equality, which is quite a middle class. You know, it's like, if that was really the only thing holding you back, then you're probably doing okay in other aspects of your life. But yeah, I think that's part of it, is this idea that, like, I don't know, I took women's studies classes in college, and I was actually very fortunate to have the very first women's studies class I took be about Caribbean post-colonial feminism. And so that was a very different entry point into feminism, and also got to read people like Angela Davis before I ever read Gloria Steinem. So I had a very particular kind of understanding of class and race and gender in my feminism, a very intersectional feminism, as we call it more now. But I still had a feeling sometimes in those other women's studies classes where we were basically talking about equal pay and abortion, which is very important, or rape, but usually just on a college campus. Issues now that we would regard as kind of middle class, mainstream feminist issues. I always felt like when we then would shift the conversation to something like sex work or female genital mutilation or female genital cutting or rape in conflict, that now all of a sudden we were talking about people that we presumed not to be in the room. And I think that that's, you know, when I look at an organization like Equality Now, who are a large NGO operating in many regions, all of their big issues are issues that the people who run the organization are very unlikely to be personally affected by. And so my feminism now is about, you know, how can we take the people who are actually affected by this issue and have them in the position of leadership? You know, I don't know who whispered in Ali Schweitzer's ear, aside from her publicist, and told her this would be a good thing to do. And I wonder if it was sex workers in Germany. I understand that it most likely was not, right? So that's part of it, is like, who has the power in feminism to set the agenda? And it's very easy to set the agenda for a group of people. As my facilitator in Berlin put it last night, that who are youth, you say are voiceless and have no power and are invisible, because then those people can't speak back and try to take control of the debate themselves. So you create this perfect victim, this perfect woman, to be the recipient of your benevolence, right? And I think that's very appealing. And it sort of validates some women, and it gives them a purpose. And I'm very uncomfortable kind of psychological about that. But I wonder if that's part of what's going on, is like they actually are kind of okay. And so maybe that means that the feminist agenda has to shift to include the many people who are actually struggling. Lori Penny talks about how fine, you know, while women are struggling to break the class ceiling, the basement is flooding. And so could we invert our feminism to actually have the people who are most suffering under gender inequality running the program? No, perfect. No, it's lovely, and I've got all my notes. ja, genau, die erste Sache war, ja, es geht auf jeden Fall darum, irgendwie, ich fange woanders an. Melissa hat vor ein paar Tagen eine Veranstaltung in Zürich gemacht, und dann kam eine Frau zu ihr und gesagt, ja, aber heute, wo Gender Equality, wo wir irgendwie Gender Gleichberechtigung erreicht haben, irgendwie, und sie musste den Satz gar nicht zu Ende führen, so, haben wir das? Das ist ja interessant. Ist das so in Zürich? Sollen wir jetzt alle nach Zürich ziehen? Und hat sich dann darüber aufklären lassen, dass damit gemeint war, irgendwie das Recht zu wählen, das Recht für Frauen zu wählen, was für, tatsächlich, das muss man fairerweise sagen, für die Schweizerinnen schon was Besonderes ist, weil die dürfen das erst seit 1971. Und die Frage ist halt, wenn das Recht zu wählen das Einzige ist, was sozusagen Frauen zurückhält davon, also das einzige Problem ist, dann sind es wahrscheinlich Frauen, die ansonsten nicht so viele Probleme haben, die wahrscheinlich irgendwie weiße Mittelklasse-Frauen sind, was großartig ist, also nichts dagegen, und irgendwie nur ist das tatsächlich alles, was wir mit Feminismus erreichen wollen. Und als Melissa irgendwie studiert hat, hat sie auch irgendwie Women's Studies irgendwie Seminare besucht. Sie war eine der ersten, die Women's Studies Seminare besuchen konnten, und sie hat aber, also wir verbinden ja auch mit Feminismus sozusagen die Heroinnen der 70er Jahre in Deutschland, Leute wie Alice Schwarzer, in Amerika Leute wie Gloria Steinem. Und sie hat aber angefangen, Angela Davis zu lesen, die großartige irgendwie schwarze irgendwie Feministin Angela Davis, dieses großartige Buch irgendwie Race, Class, Sex oder Sex, Class, Race oder ich weiß nicht genau, wie rum, irgendwie geschrieben hat. Und wo sie halt sozusagen diese Themen miteinander verbunden hat, und damals hat man es sozusagen addiert, es gibt das eine und das andere und das andere, und heute irgendwie gehen wir von einem intersektionalen Ansatz aus, also das heißt, dass Menschen halt nicht dafür diskriminiert werden, weil sie schwarz sind oder weil sie Frauen sind, sondern als schwarze Frauen, also dass bestimmte Unterdrückungskategorien sich halt auch verstärken. Also wenn wir jetzt über Sexarbeit reden, dass diese Frauen, die auf der Straße verhaftet werden, wenn sie Kondome dabei haben, die werden, also wenn sie jetzt ein schwarzer Mann in dem Fall wäre, wären sie nicht verhaftet worden, oder wenn sie eine weiße Frau wären, sondern weil sie beides sind, also beides zusammen irgendwie ergibt eine eigene Form von Unterdrückungskategorien. Das halt einfach miteinander zu denken. Und dass bestimmte klassische Themen des Feminismus wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder irgendwie das Recht auf Abtreibung, also der Paragraph 218, dass das sehr wichtige Themen sind, aber dass es Themen sind, die sozusagen mit einem weißen Mittelklasse-Feminismus, weil das sind die Probleme, die diese Menschen haben. Und sobald wir zu weiteren Themen kommen, wie zum Beispiel Sexarbeit oder weiblicher Genitalverstümmelung oder Vergewaltigung, dann ist es meistens so, dass die Menschen, die reden, die Menschen, die Diskurse führen, so darüber reden, als wären sie selber nicht davon betroffen. Es geht halt sozusagen über die anderen. Wir irgendwie sprechen jetzt über die anderen. Also in Deutschland in den 80ern irgendwie wollten wir die Frauen Nicaragua retten oder so. Und dass irgendwie Organisationen wie, wollte ich auch, also ist jetzt, dass Organisationen wie Equality Now oder andere, also große Organisationen irgendwie, dass deren Ziel ganz eindeutig ist, wir müssen etwas für andere tun, was auf der einen Seite natürlich unglaublich altruistisch ist, auf der anderen Seite ist aber die Frage, ob es nicht wichtiger wäre, die Leute, die, um die es tatsächlich geht, also die, die tatsächlich irgendwie diesen Dingen ausgeliefert sind oder die tatsächlich, deren Leben es tatsächlich verändert, wäre es nicht wichtiger, dass die diese Organisationen leiten würden sozusagen, als stattdessen, dass Organisationen kommen und sagen, wir wissen aber besser als ihr, was gut für euch ist. Und das erinnert mich halt immer so an meinen dritten Freund, glaube ich, der mir gesagt hat, ich bin aber viel feministischer als du. Okay, ich weiß das viel besser als du. Und es ist halt immer die Frage, wer hat die Macht irgendwie zu sagen, das ist der wichtigste Punkt auf unserer Agenda irgendwie so müssen wir handeln. Und der Gedanke irgendwie, das sind Menschen, die haben keine eigene Stimme. Deshalb können diese Menschen halt auch nicht Widerworte geben. Also ne, wenn die sind so die perfekten Opfer, die werden ausgebeutet und nur wir können ihnen helfen, aber gleichzeitig können die uns dann auch nicht sagen, ja, aber so will ich das doch eigentlich nicht. Und es gibt halt einen Aspekt, der einen sozusagen dazu verleitet, psychologisch darüber nachzudenken. Ist das nicht etwas sehr Typisches für Frauen? Wir müssen uns um andere kümmern, wir müssen andere Menschen bemuttern, wir müssen uns um Menschen kümmern wie um Kinder. Könnte das vielleicht auch daran stecken, dass es einfach auch sehr befriedigend ist und gleichzeitig auch etwas ist, was mit der eigenen Prägung sehr d'accord geht. Also ne, das hat man gelernt, das kann man machen, das ist gut und es ist halt sehr viel schwieriger, es ist auch sehr viel konfliktgeladener, öffentlich zu sagen, diese Menschen sind aber eben nicht nur Opfer. Irgendwie, die Welt ist eben nicht schwarz-weiß. Und die Frage ist, ob die feministische irgendwie Agenda sich nicht verändern muss. Und Lori Penny hat gesagt, dass wenn wir auf der einen Seite gegen die gläserne Decke kämpfen, ist es aber so, dass unser Keller bereits überflutet ist. Also irgendwie wäre es nicht vielleicht irgendwie, bevor wir sagen irgendwie, wie viele Menschen können in die DAX-Vorstände, also wie viele Frauen haben wir in DAX-Vorständen, ist es da nicht vielleicht erstmal, also wenn wir über irgendwie, ist es da nicht vielleicht erstmal wichtig, über Mindestlöhne zu reden oder so etwas? Nicht entweder oder, nein, aber ist es vielleicht nicht auch ein sehr wichtiger Punkt? That was about, it's obviously it's not about either or, but it's about including. Okay. Ich finde es schwierig und auch falsch, in den Debatten ganz schnell den Finger auf Amerika zu zeigen, was Moral, Gesetze und Brüderie angeht. Ich war auf einer Sexarbeiterinnen-Tagung hier in Hamburg im Sommer, Fantasies That Matter. Da hat eine Juristin zu dem Thema gesprochen und was sie uns über die deutsche Lage erzählt hat, ist ganz einfach zusammenzufassen. Mit jeder Moralwelle kommen auch in Deutschland Gesetzesveränderungen, die alles schlechter machen für die Sexarbeiterinnen, die ihre Rechte einschränken, die ihren Schutz einschränken. Und weil wir bei der Lächerlichkeit von solchen Gesetzen waren, in St. Georg ist das Winken verboten. Denn das Winken könnte die Anbahnung eines Sexgeschäfts sein, zum Thema Lächerlichkeit. Und dann ist, glaube ich, und das ist, was Melissa jetzt mehrmals schon angesprochen hat, eins der Dinge, die in Deutschland auch ganz arg, wie soll ich sagen, eine offene Wunde sind, ist, solange wir Sexarbeit in dem Kontext von Human Trafficking besprechen, dient es den Gesetzen der Polizei und der Moral auch in Deutschland dazu, noch rassistischer zu sein, noch mehr Racial Profiling zu machen, schwarze Menschen herauszuziehen und sie abzuschieben, uns mehr in Deutschland abzuschotten. Das war nur als Ergänzung zu dem Thema. Sorry, I've always got to keep making notes. She says, yeah, she thinks it's a problem just to point the finger at America and say, oh, they're doing it so bad, because it's also there are also similar developments in Germany, and there was this fantastic conference in Hamburg in the summer that was called Fantasy That Matter, and there was a lawyer, was it Ulrike Lemke? Yeah. And she talked about that what was going on in Germany, for example, that in Hamburg, in St. Georg, it's forbidden to wave in the streets, because that could be that you do that to get a client. And so there is a kind of loitering as well. And the other important issue is that in Germany we talk about prostitution as a synonym for trafficking, for human trafficking, and that is used to be even more racist and to do racial profiling and to basically to get laws through against immigration and basically stop women coming here on their own. Yeah, I would say the biggest difference with the U.S. is we don't have that. It's all of that, but we don't really have the migration piece in the same way. The rhetoric of the anti-trafficking movement in the United States that isn't actually an anti-trafficking movement, I feel like that's important to say, is there are anti-trafficking groups that are actually doing sound human rights-based work. But then there are some other anti-trafficking groups that are just anti-prostitution, and they say they're anti-trafficking groups. And their focus is only on sex work. And they propose these kinds of criminal solutions, quote unquote solutions. So yeah, we don't have the same, I mean, we do have our own panic, a very moral panic actually right now about migration from the South. But it seems to be the way that our trafficking panic is playing out is actually an echo of something that we shared in common with Great Britain, which is this turn of the last century white slave trade panic. And I think it's so curious that in the United States, right at the end of the Civil War, we're getting into the era of Reconstruction, Jim Crow, there's this national panic driven by journalists about the white slave trade. And there's a lot going on there, and it deserves its whole own field of study. But you know, when I look at that moment, when that was actually when some of our worst anti-prostitution laws came, it's all been wrapped up in this moral language around slavery. But I mean, you're only 10, 15 years out of enslavement at that moment in time, right? And so now when I look at our anti-trafficking movement, the bogus part of it, the anti-prostitution part, and they're using imagery of girls breaking free of chains or calling themselves abolitionists, which has a very particular historical resonance around the end of enslavement in the United States. And when you also see that a lot of their imagery about who the trafficker is, it's almost always black men. And the most common image I've seen from these campaigns is of a girl who appears to be white, like this, with a shadowy figure behind her with a black hand over her mouth like that. And it's just what's going on for us around the idea of the trafficker, it's very racialized. And so they're trying to collapse the distance between, you know, the myth of the black rapist kind of figure from the last century on through now to the pimp, the very racialized pimp figure of the mid-20th century, and now that person is being called a trafficker. And when you look at the people who get prosecuted for trafficking, it's black men for the most part, you know. So that feels like the biggest difference. But I think the common thing there is this is just a way to justify pre-existing policy goals of closing borders, of making immigration harder, of fueling a prison system, and cutting out people's economic means to survive in the informal economy, because the formal economy has failed them. And so they don't propose any solutions that get people living wage work, and they don't propose solutions to get people into housing, and they don't propose solutions to make it easier to migrate legally. So I think that that's where they kind of come back together. Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen der Rhetorik in Amerika und in Deutschland über Menschenhandel, und es ist halt so, dass in Amerika die Angst weniger vor Migration ist. Die gibt es auch, aber das... Bin ich das? Das ist ein Schiff. Okay, dann das sind wir doch nicht gewohnt in Düsseldorf. Da gibt es das nicht. Schön. Is that the harbor? It's a ship. Oh, it's a harbor. It's lovely. Sondern irgendwie, das ist da ganz stark um tatsächlich rassistische Stereotype gibt. Also geht also, und dass das auch sehr anknüpft an zum Beispiel die Panik Anfang des 20. Jahrhunderts über die sogenannte White Slavery Panik, die dann irgendwie in Europa als Menschen als Mädchenhandel und Menschenhandel, genau, Mädchenhandel übersetzt worden ist. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was Alice Schwarzer halt auch instrumentalisiert hat. Also Alice Schwarzer hat ja den Begriff White Slavery wieder benutzt. Und das ist halt eine Sache, die kurz nach den, also die in Amerika, nachdem irgendwie Sklaverei abgeschafft wurde, irgendwie, aber als gleichzeitig die ganzen Jim Crow-Gesetze, also als die ganzen irgendwie hochrassistischen Gesetze, die sozusagen Diskriminierung nochmal irgendwie untermauert haben, da hat man angefangen zu sagen, ja, es gibt ja White Slavery, die ist ja viel schlimmer als die schwarze Sklaverei. Nämlich die armen weißen Mädchen werden ja irgendwie von schwarzen Männern in die Sklaverei getrieben, respektive gezwungen. Und da wissen wir inzwischen drüber, das sagen irgendwie alle Historiker, das war eine moralische Panik. Die Zahlen, die damals auch wirklich durch die Medien gegangen wurden, sind als irgendwie, das sind die aktuellen Zahlen, waren glatt erfunden. Und ähnliche Argumentationen merken wir heute mit der, mit dem. Interessiert dich die Antwort? Ich meine, sonst, ich muss sie auch nicht übersetzen. Entschuldigung, es irritiert mich einfach nur. Ich kann mich so schlecht konzentrieren, wenn gleichzeitig geredet wird. Das ist halt irgendwie eine ähnliche Argumentation. Ich hab den Fall, macht nichts. Okay. Genau, also wenn wir uns so die Gesetze angucken gegen weiße Sklaverei, es gab dann den Mann Act in Amerika, wo verboten wurde, Frauen über die Landesgrenzen, also ne, nicht mal ins Land hinein, sondern Frauen über die Landesgrenzen hinein zu transportieren. Und irgendwie, das waren tatsächlich alles Gesetze, die in der Regel gegen schwarze Männer angewandt worden sind. Und auch wenn wir uns heute in der aktuellen Debatte, die Bilder sind in der Regel weiße Frauen in Ketten, oder irgendwie weiße Frauen, denen halt irgendwie ein schwarzer Mann eine Hand vor den Mund legt. Also es sind halt hochrassistische Bilder. Es ist auch so, dass sozusagen der Mythos des schwarzen Vergewaltigers, ein Mythos, der eindeutig aus der Zeit kam, als irgendwie Sklaverei abgeschafft wurde. Plötzlich musste man Sklaverei rechtfertigen, plötzlich musste man Lynchmorde rechtfertigen. Und dann irgendwie wurde ein neuer Mythos, nämlich der gefährliche schwarze Mann, der die jungfräuliche Weisheit irgendwie gefährdet, die jungfräuliche weiße Frau gefährdet. Und damit hat man auch viele Feministinnen halt dazu bekommen, eben irgendwie, die sich vorher, Abolitionist ist ja ein Begriff, der ursprünglich der Abschaffung der Sklaverei gedient hatte und der dann irgendwie, der heute irgendwie auf die Abschaffung von Prostitution verwendet wird. Also der sozusagen irgendwie, wo Feministinnen irgendwie aus dem Lager herausgeholt wurden, mit der Drohung des schwarzen Vergewaltigers irgendwie dann doch irgendwie gegen Prostitution zu sein. Das kann man wirklich beobachten, wie sich wieder irgendwie Leute die Lager gewechselt haben. Und auch heute ist es noch so, dass die Vergewaltigung in Amerika, wenn es um Trafficking, also um Menschenhandel geht, dass es in der Regel schwarze Männer sind. Und dass es halt darum geht, sozusagen eine Politik zu rechtfertigen, die es halt vorher natürlich schon gab. Also, ne, und dass es sozusagen eine moralische, eine emotionale Rechtfertigung gibt für eine Politik, die sowieso durchgezogen wird, wo es halt darum geht, Menschen eine Lebensgrundlage auch zu erschweren. Also es ist natürlich, also wenn wir viele Menschen, die migrieren, irgendwie in welche Jobs gehen die? Es gibt ja gar nicht so viele Jobs, gerade wenn wir illegal sind zum Beispiel. Und irgendwie Sexarbeit ist einer dieser Jobs. Aber wenn wir diesen Menschen diese Jobs wegnehmen oder sie stark kriminalisieren, wie sieht das dann aus? Irgendwie, wie viele Menschen können dann noch kommen und so weiter? Und das sind ja Menschen, die auf dem informalen Sektor versuchen zu überleben, weil der formale Sektor für sie einfach auch nicht keine Jobs bereithält. Es gab. Okay, ich sehe gerade, die Zeit rennt, wir sind so. Gut. Also wir müssen jetzt in die letzte Fragerunde kommen. Falls es noch mehr als eine Frage gibt, würde ich die fast gerne bündeln. Also Trafficking und Sexarbeit sollte man auch ein Stück getrennt diskutieren, ist klar. Die Leute, die sich als Feministin bezeichnet haben, immer nur die anderen retten wollten, waren wir immer schon suspekt. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wie ist der Stand der Selbstorganisation der Sexarbeiterinnen zurzeit in den USA? Also hier haben sie eine Zeit lang mal auch in der Öffentlichkeit breiten Raum gehabt, inzwischen nur noch gelegentlich. Und gibt es in den USA auch Ansätze, die ich persönlich ziemlich interessant finde, also auch in dieser Debatte der sogenannten Sexualassistenz, wo in der Regel ausgebildete Sexarbeiterinnen sich entschließen, in Altenheimen und ähnlichen behinderten Einrichtungen und so sexuelle Dienstleistungen anzubieten, und die haben es in Deutschland zumindest im letzten Herbst schon mal ins Rote Rathaus in Berlin geschafft, wo ziemlich viele Staatsdiener anwesend waren, um sich zu informieren. I said I would like to I would like to take a couple of questions because the last round. Oh, super. Hat sich erledigt. Just the same question. Is there another question? Last chance. Okay, it was about that obviously trafficking and sex work isn't the same thing and that we should differentiate between the two and talk about them into different kind of doesn't matter, you understand me, wonderful. And the main question was about self-organization and how is that in America, what's going on there, because here there were loads of going on a couple of years ago. Actually, there is a lot going on at the moment as well, but it isn't as well represented in the media as it should be. And the last question was about sexual surrogates, about people who. Not sexual surrogates. Yeah, but I thought that the. For the disabled. Yeah, for the same. I thought it was called sexual surrogate in English. It's different. Is it different? Okay, sorry, then my. Because I looked it up the other day, and that is what, so the dictionary doesn't know the difference. Brilliant. I've learned something. Well worth coming here. And whether that is talked about in America as well, mm-hmm. in the United States as well, and because people here in Germany have made it actually into the town hall in Berlin. And sure. Yeah, I mean, to the first point around trafficking and sex work, I differentiate them in a different way. So I believe that, and I know that, and the International Labor Organization confirms that trafficking happens in all different kinds of industries, right? And that actually trafficking into industries that aren't sex work represents about 3/4 of all trafficking, by their estimate, which no one has perfect figures. Anybody who claims to have perfect figures on trafficking is merely working with the best available data, which in some cases isn't data at all, it's estimates. But I do think that the way I talk about it is, there can be trafficking into agricultural work, there can be trafficking into garment work, there can be trafficking in domestic work. That doesn't mean that garment work, domestic work, and agricultural work are totally separate from trafficking. It just means there can be trafficking into those industries. And so I look at sex work the same way. And I've met people who, you know, are sex workers who have been trafficked into sex work and are not now and are continuing to do sex work. So I think the binary there is also sometimes not so helpful in capturing the full range of experience. But it sometimes feels necessary because of the way that they've been collapsed in the political discourse. Do you want to just do that part? Oh, okay. Yeah. Also sie stimmt Ihnen absolut zu, dass natürlich irgendwie Trafficking nicht nur nicht ausschließlich Sexarbeit betrifft, sondern dass 2/3 dessen, wenn wir über irgendwie Menschenhandel reden, halt eben nicht irgendwie Sexarbeit ist, sondern es geht um Landwirtschaft, es geht um die Kleidungsindustrie und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es darüber halt keine absoluten Zahlen. Es ist ein deregulierter Bereich. Das heißt, wenn jemand behauptet, Zahlen zu haben, dann irgendwie wird da häufig auch sehr ausgewählt, welche Zahlen die eigene Agenda gerade unterstreichen oder nicht unterstreichen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass auch Trafficking ein nicht klar umgrenzter Bereich ist. Also Melissa kennt irgendwie Menschen, die sagen, ja, wir sind irgendwie Opfer von Menschenhandel zum Ziel der Prostitution, aber irgendwie inzwischen sind wir nicht mehr Opfer, also ne, inzwischen irgendwie arbeiten wir selbstbestimmt und machen aber trotzdem weiterhin Sexarbeit. Also das eine ist, es ist nicht so schwarz-weiß. Und wie eben auch gesagt wurde, dass Laura Augustin zum Beispiel sagt, dass das ganze Konzept vom Menschenhandel massiv hinterfragt werden muss, sondern dass wir über Armut reden müssten zuerst. Okay. Organization or self-organization. You know, the US, I sometimes feel envious anytime I go anywhere else because I think that we're so far behind when it comes to sex worker rights organizing. And then I talk to sex workers in other places and they say, we all feel that way about where we are. So maybe my read on it isn't, it shouldn't be quite so dim. I mean, in some ways, we are one of the birthplaces of the modern sex worker rights movement. In the early 70s, some of the very first formal organizations of sex workers emerged in the United States, like Coyote and its forebearer, which was called WHO. And we organized in solidarity with sex workers in England and in France when there were general strikes of sex workers occupying churches and taking up the issue of police violence is one of the very first demands of sex workers' organizations, whether that was the English Collective of Prostitutes in London or sex workers organizing, or at the time prostitutes organizing in France. So I feel like we actually have a kind of a nice international cooperation from the start. What changed that was HIV, and the organizations outside the US, I feel, because HIV was so much more dramatic in other regions, that the resources for HIV prevention, once they finally made it to sex workers, allowed them to also do sex worker rights organizing in places where it previously may not have been happening. But the United States actually didn't follow that pattern. So where you see this great blossoming around the world of sex worker collectives, like in India, and sex worker organizations in Cambodia and Brazil, sex worker organizations in Eastern Europe, you see a lot of that actually was driven by HIV funding and giving people expertise in their communities, or the position of being considered experts in their communities in a way that they may not have been before, because their role as sexual health educators and HIV prevention advocates became central. And that did not happen in the US in quite the same way. The organization that I worked with the longest, St. James Infirmary, is actually a clinic. We're not an organizing project. St. James is the first occupational health and safety clinic for sex workers in the United States that's run by sex workers. And so that peer-based model is actually pretty common around the world. And many advocacy projects grow out of those organizations because they foster sex workers' leadership in other ways, whether that's doing peer education or whether that's, you know, the boring administrative work of running a clinic. So, you know, you learn leadership and you learn to work collectively. And so then, of course, that's a springboard for policy advocacy and other kinds of activism. And so I feel like in some ways we're stuck behind because we never had those resources, even though we're considered to be a rich country. We are, but sex workers are not. The thing that I'm seeing more of now is a growing awareness that the face of the sex worker rights movement does not actually really represent the people who are most likely to be arrested and suffer the violence of criminalization and suffer violence, period. And so there's a real intentional thing going on right now in the states and different organizations to shift what their leadership looks like, because I think deservedly the sex worker rights movement in the U.S. has been thought of as a movement of privileged sex workers, of sex workers who have access to resources, of sex workers who are proud of their work. And it makes sense to me that that would be the most visible side of the movement, because those are the people who have the resources to take the risk to come out and do organizing, and also have the resources to do unpaid organizing work. But I'm seeing a lot more intention around shifting that and creating projects that are centered on sex work, but also other issues. So I see groups that are doing trans rights organizing, taking up issues around sex work, and groups that are doing organizing against criminalization, talking about sex work more. So the movement is becoming a little more intersectional, to the extent that now we talk about things like the Stonewall Uprising in 1969, universally regarded in the States and maybe outside the States as like the kickoff of the gay rights movement. Of course, there was lots going on before that moment. But you know, the history now that I hear sex workers telling about their movement's origins in the States is at Stonewall, when sex workers, including folks like Sylvia Rivera and Marsha P. Johnson, both trans women who were hustling and selling sex to survive, were some of the very first activists to rebel at Stonewall, to face the police and confront them. So people are wanting to claim them as part of the movement in a way that I think is really powerful, because it tells a more accurate picture of our history, and also who is actually, to speak to the earlier question, who is most likely to be impacted by anti-prostitution politics. Okay. Die zweite Frage ging ja um die Selbstorganisation von Sexarbeiterinnen in Amerika, und dass Melissa meint, ja, häufig, wenn sie reist, ist sie relativ neidisch und denkt, wow, warum können wir nicht so organisiert sein wie in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland und so weiter. Und das Interessante daran ist, dass es aber alle Aktivisten, die sie trifft, irgendwie dasselbe Gefühl haben. Also alle haben das Gefühl, oh, woanders machen die aber viel, viel mehr und sind so viel besser organisiert. Und das ist halt auch zum Beispiel sehr, sehr interessant, was halt auch so das etwas darüber sagt, welches Gefühl man hat irgendwie, wie viel gesellschaftlichen Impact haben wir eigentlich. Und auf der anderen Seite ist halt irgendwie, sind die Vereinigten Staaten schon der Geburtsort oder zumindest irgendwie einer der Geburtsorte, die wir kennen, der Sexarbeiter irgendwie, der Sexarbeiteraktivismus irgendwie, Coyote kommt aus Amerika, Call of Fear, Tired Old, Ethics, Tired Ethics. Dass Coyote sich halt irgendwie auch international organisiert haben mit Sexarbeiterinnen in England, in Amerika, die Kirchen besetzt haben, um auf Polizeigewalt aufmerksam zu machen und so weiter. Also es gibt schon es gab schon eine starke Bewegung und dann kam halt die 80er Jahre, dann kam irgendwie die AIDS-Pandemie, dann kam HIV und das hat sehr, sehr viel verändert. Weltweit hat es sehr viel tatsächlich positiv verändert, dass als dann endlich irgendwann ankam, okay, wir müssen jetzt Programme starten, wie machen wir das? Irgendwie sind halt tatsächlich international viele Sexarbeiterinnen irgendwie tatsächlich in die Position gekommen, dass sie davon profitieren konnten. Also dass sie zum Beispiel auch irgendwie, was sexuelle Gesundheit angeht, da sind sie nun einfach die Expertinnen. Also im Gegensatz zu der Propaganda zum Beispiel, dass irgendwie Sexarbeiterinnen ein Herd von Keimen sind und so weiter, ist es so, nein, das sind natürlich die Ersten, wenn es um das eigene Überleben geht, die halt wissen müssen, wie schütze ich mich und so weiter. Und dass diese gerade, wenn wir irgendwie, weiß nicht, über Indien reden und so, und da waren es tatsächlich Sexarbeiterinnen, die halt irgendwie in diesen Organisationen gearbeitet haben und Aufklärungsarbeit geleistet haben und so weiter. Und das war in Amerika anders. Was es in Amerika schon gibt, ist halt irgendwie das St. James Infirmary, wo you've been active in the St. James Infirmary. I worked there for 2 years. You worked there, wo Melissa für 2 Jahre gearbeitet hat. Was die erste irgendwie Klinik, selbstverwaltete Klinik von irgendwie Sexarbeiterinnen ist, wo halt irgendwie Menschen hinkommen können, sich beraten lassen können, tatsächlich irgendwie medizinische Versorgung bekommen können, was einfach eine unglaubliche Einrichtung ist. Und da zu arbeiten, schult halt ganz viele Dinge. Also ne, man muss sich um Organisation kümmern, man muss irgendwie medizinisches Wissen haben und so weiter. Und dass das halt gleichzeitig auch etwas ist, was Leadership, was auch dazu führt, in anderer Form irgendwie politisch aktiv zu werden, sprechen zu können. Und eine der großen Debatten innerhalb der Bewegung ist halt zurzeit irgendwie, dass natürlich das Gesicht, also dass die Menschen, die öffentlich sprechen, häufig nicht diejenigen sind, die den größten Diskriminierungen ausgesetzt sind. Was klar ist, also so sind halt die Strukturen, deshalb sollen ja die Menschen nicht aufhören zu sprechen, aber es geht halt auch darum, wie kann eine Bewegung halt auch die Menschen irgendwie unterstützen, diese Rollen zu übernehmen, diese öffentlichen Rollen zu übernehmen, die halt irgendwie eben weniger privilegiert sind und so weiter. Und es geht halt darum, wie können wir Leadership verteilen, wie können wir sie umverteilen und so weiter. Und es ist halt so, dass sich die Bewegung dadurch auch ausbreitet, also dass es einmal um irgendwie Transgender-Rechte geht, es geht um Rechte, also es geht irgendwie, wie gehen wir mit Kriminalisierung um und so weiter, also was halt irgendwie einzelne Spezialisierungen sind. Also das heißt, die Gesellschaft die Bewegung selbst wird intersektionaler und gleichzeitig wird halt auch nochmal geguckt, wo sind unsere Wurzeln. Und eine der großen irgendwie politischen Wurzeln in Amerika ist halt irgendwie Stonewall. Das ist diese Kneipe, in der hauptsächlich Homosexuelle und Transgender-Menschen sich getroffen haben, wo es eine Polizeirazzia gab. Und das Überraschende passiert ist, dass tatsächlich die Menschen sagen, okay, wir schlagen zurück. Und es gab halt wirklich Straßenkämpfe, es hat mehrere Tage gedauert. Und das ist halt sozusagen in der homosexuellen Bewegung, in der eine der Gründungsmomente. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es natürlich eben nicht nur um Homosexualität ging, sondern es waren ganz viele Transmenschen da, es waren ganz viele irgendwie Sexarbeiter da. Wenn du ein als Transperson hast du einfach nicht besonders viele andere Berufsmöglichkeiten offen als irgendwie Sexarbeit. Und das waren halt die ersten Leute, die sich da tatsächlich gegen die Polizei gewehrt haben. Also es ist sozusagen eine Form des Reclaiming der eigenen Geschichte. Ich habe das Gefühl, ich würde gerne Melissa nach einem Abschlussstatement fragen, wenn das irgendwie ist. Sei denn, es gibt noch eine wichtige, dringende Abschlussfrage. I would like to ask you for some kind of statement, for some kind of how would you like to end? Oh yes, there's one last question. Yeah. Ja, weil das war jetzt alles so rückwärts gewandt, ne? Also wenn wir von den Organisationen und den Selbstorganisationen sprechen und von den schwulen Aufständen, dann war das alles letztes Jahrhundert. Und mich würde schon sehr interessieren, wie Sie die Entwicklung für die Zukunft einschätzt. Also wir haben jetzt seit einem Jahr wieder einen Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen in Deutschland. Es gab einen großen Kongress in Berlin im Ende September. Es gab wenig Medienresonanz dazu. Es gibt eine ganz andere Medienresonanz, wenn es eine Talkshow mit Alice Schwarzer gibt. Obwohl auch dort selbstbewusste Sexarbeiterinnen auftreten, sind die eben, wenn sie geoutet sind, nicht als Opfer von Menschenhandel oder sexueller Ausbeutung, dann sind sie eben die Ausnahme. Also insofern ist die Frage, was gibt es eigentlich für eine Perspektive aus Ihrer Sicht? Oh, it was a lovely last question. Okay, she's asking about the future, about yeah. What's going to happen in the future? Because in Germany there has been a union for a sex worker union mm-hmm. for a year now, and there have been big conferences, either by sex workers or by allies and sex workers together, and they get very little space in the media, and if Alice Schwarzer comes and there are loads of people coming to listen, and if sex worker come and talk back to Alice Schwarzer, then they always are being told that they're not representative and they shouldn't right. speak, so to speak. Yeah. No, it's hard when the media only want to listen to sex workers, when people like Alice Schwarzer or others who are anti-prostitution are controlling the conversation already, right? And you can get on TV if you'll debate someone like that, or you can, you know, be interviewed if they'll put someone like that opposite you to discredit everything you say. And that's where the debate chapter in the book actually ends is sort of what I'm thinking of as like a future strategy for the movement, which is we shouldn't be debating. This isn't debate about whether or not sex work should exist. We don't have to defend sex work as an institution in order to claim our rights and to demand justice. So changing the terms of the debate is where I hope we go. And I say we in that, not we as me as a sex worker, because I'm not doing sex work anymore, but we as a member of the media too, because I take my job now seriously, because I feel like now I work in an institution that has done great harm to sex workers, and I have a responsibility not to perpetuate that harm and to try to shift it to the extent that I can. So it's hard to take advantage of a moment like this where the debate has already been made for you and you have to arrive and show up and play another role. But I think it's a valuable momentum for bringing people together and understanding what the stakes are. And the stakes aren't just how much does Alice Schwarzer sell her next book for. The stakes aren't, you know, will sex work exist or not in Germany? Because I've got the answer. It will always exist in Germany. That's not up for debate. Unless we have some radical reorganization of society, which I maybe would want to have that debate, because it would probably include things like the end of capitalism and all this other stuff. But that's another conversation, though it is part of this one. I think that, you know, to the extent that you can say we aren't going to perform this role for you, we aren't going to play this character for you in this story that you've already set up, and to focus your efforts on building actual leadership from people who are currently working and providing resources so that people who are currently working and who are going to face the ill consequences of these policies are protected and continue to speak out. So one of the really concrete things I suggested last night which maybe makes more sense in an American context, but I think it would have purpose here as well, is I would love if we could establish a bail fund for sex workers so that anybody who's arrested or has a consequence of their migration status or needs an emergency fund, basically, for what they need. I think that that would go to do a lot to give people the capacity to take bold action and feel like they would be protected and feel like the community had their back, so that it wasn't just the same people always who are also speaking out on behalf of sex workers, so that that actually starts to broaden and the demands start to get bigger. You know, we will know that we've moved forward when we're not still having a debate about whether or not we're exploited or empowered. We'll know we've moved forward when the first question journalists ask you is if you're a victim. And I think the more that we can reject being put into those roles, and the more I can reject not creating those roles, and the more that we can broaden the conversation, I think that's the way to go forward. Okay, das ist jetzt fast ein Nachwort geworden. Ich weiß nicht, wo es anfängt. Ah, hier. Ich merke gerade, dass meine Konzentration auch nachlässt. Also, es ist richtig, dass das irgendwie... egal. Es ist tatsächlich so, dass wenn man in die Medien kommen will, dann... muss man in der Regel, also als Sexarbeiterin in die Medien kommen will, da muss man tatsächlich die Rolle des Opfers performen. Also den Sexarbeiterinnen, denen zugehört wird, das sind diejenigen, die sagen, ja, es geht mir schlecht und ja, meine Seele ist gestorben und ich, ja, ich habe keine Stimme und deshalb spreche ich jetzt hier. Und es ist eine Debatte, die halt extrem schwarz-weiß geführt wird und dass die Strategie, die Melissa halt tatsächlich vorschlägt, ist zu sagen, wir diskutieren nicht mehr darüber, ob Sexarbeit nun existieren darf oder nicht. Sondern das ist nicht unsere Debatte, sondern irgendwie wir verändern die Debatte tatsächlich dahingehend zu sagen, irgendwie, was sind denn gute Arbeitsbedingungen für Sexarbeiterinnen? Was ist denn das, was wir tatsächlich fordern? Dass wir nicht mehr nur reagieren und uns verteidigen, sondern zu sagen, das und das sind unsere Punkte. Und dass sie sagt, ja, wir haben eine große Verantwortung, das zu tun irgendwie, und es ist sozusagen auch eine historische Chance bei allen Bedrohungen, denen wir uns zurzeit ausgesetzt fühlen. Und dass wir, bezieht sich jetzt nicht darauf, auf sie als Sexarbeiterin, weil sie einfach keine Sexarbeiterin mehr ist, sondern irgendwie, dass wir auf sie als Mitglied der Medien, als Journalistin, und dass irgendwie sie in einer Branche arbeitet, die eine große Verantwortung hat, irgendwie, weil sie einfach sehr, sehr viel Schaden anrichtet und angerichtet hat und irgendwie sozusagen irgendwie diesen Schaden umzudrehen. Und wenn wir uns sozusagen in eine Debatte begeben, dann ist diese Debatte halt schon für uns gemacht, ne? Also irgendwie dieses, das sind die Themen, über die wir reden. Nein, es sind aber nicht die Themen, über die wir reden. Wir haben aber ganz andere Themen. Und es geht nicht um die Frage, ob Sexarbeit in Deutschland weiter existieren wird oder nicht. Natürlich wird Sexarbeit in Deutschland weiter existieren oder nicht. Potenziell werden sich die Bedingungen massiv verschlechtern. Und es geht auch nicht darum, irgendwie zu fragen, ist Sexarbeit Ausbeutung von Frauen, ja oder nein? Oder irgendwie, darüber könnten wir debattieren, wenn wir zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, wir schaffen Kapitalismus ab und gucken, gibt es danach noch Sexarbeit, ja oder nein? Dann können wir darüber nachdenken. Meine These ist, es wird wahrscheinlich nach wie vor Sexarbeit geben, wahrscheinlich in einem deutlich geringeren Ausmaß. Aber irgendwie, also der Gedanke, dass alle Menschen das ausschließlich aus Zwang machen, ist halt sehr unwahrscheinlich, wie mit allen anderen Berufen. Würde ich meinen Beruf weiterhin machen? Bestimmt, wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel. Und es geht halt einfach darum, den Fokus auf die eigene Bewegung zurückzulenken. Irgendwie, wie können wir in unsere Bewegung stärken? Und eine der Sachen, die sie in Berlin, gestern in Berlin vorgeschlagen hat, die mehr für amerikanische Verhältnisse zutrifft, aber sich in gewisser Form auch auf Deutschland übersetzen lässt, wäre so etwas wie ein Bail Fund, also irgendwie ein Konto einzurichten, von dem halt irgendwie Verteidigung, Kautionen und so etwas bezahlt werden können für Sexarbeiterinnen, die verhaftet werden, weil es halt auch Menschen ermöglicht, politische Aktionen zu machen, die eben nicht die finanziellen Ressourcen haben. Also ne, wenn wir wissen, irgendwie wir sind finanziell abgesichert, das kann man ja auch über Versicherungen zum Beispiel laufen lassen und so weiter. Also das halt sozusagen dann andere, über ja sehr gut, über die Gewerkschaften, wunderbar, dass halt irgendwie sozusagen mehr Menschen irgendwie, die einfach die finanziellen Voraussetzungen haben, sich an dem an dem politischen Prozess zu beteiligen. Wir werden halt an dem Punkt merken, dass wir Erfolge erreicht haben in der Debatte, ist, wenn wir halt eben nicht mehr als erstes gefragt werden, irgendwie ist Prostitution denn jetzt die Unterdrückung von Frauen? Wenn das nicht mehr die erste Frage ist, wenn nicht mehr die erste Frage an Melissa ist irgendwie und fühlst du dich denn jetzt als Opfer? Dann werden wir merken, okay, es ist etwas passiert. That's interesting. Ah, genau. Es gibt noch viel, viel mehr in diesem Buch und es ist tatsächlich so, dass irgendwie ganz viele der Themen, die angesprochen sind, in der Tiefe in dem Buch irgendwie, also es ist ein unbefriedigendes Thema, es ist ein so großes Thema, wir haben alle das Gefühl, wir würden mehr über das schwedische Modell erfahren, darüber gibt es was in dem Buch, wir würden gerne mehr über ganz viele Dinge erfahren, was sind unsere Argumente und all das gibt es in dem Buch und das Buch gibt es auch zu verkaufen und Melissa wird es unterschreiben, also wird es signieren und potenziell auch noch weitere persönliche Fragen beantworten. Und wir laden euch alle ein Buch mitzunehmen oder zwei oder drei Freunden das Buch mitzunehmen. Es ist wirklich ein Buch, es ist mir ein persönliches Anliegen. Bitte, bitte, bitte tragt dieses Buch in die Welt hinaus. Es ist das Buch, was wir brauchen. Herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind.